Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 18. Februar 1789. Ich bin sehr begierig, was du zu meiner Übersetzung sagen wirst. Sie ist nicht so geworden, wie ich es gewünscht hätte, aber das Gute, was sie etwa hat, ist mir nicht leicht geworden, und ich hoffe, dass diese Übung für mich nicht ohne Nutzen sein wird. Gibbon ist ein geistvoller, aber kein klassischer Schriftsteller und eben darum schwer zu übersetzen. Unrichtigkeit in den Gedanken, Mangel an Präzision, Deutlichkeit und Zusammenhang im Stil, Ungleichheit im Ton findet man häufig. Oft lässt sich dies nicht abändern, ohne zu viel vom Original abzugehen, und alsdann scheint es wegen der anderen schönen Stellen Fehler des Übersetzers zu sein. Deine Künstler kann ich kaum erwarten, dass du die Kunst der wissenschaftlichen Kultur nachsetztest, habe ich nicht gefunden. Die Wahrheit, welche du für das Urbild der Schönheit erklärst, ist etwas ganz anderes als die Bruchstücke menschlicher Kenntnisse und die Vorschriften der gemeinen Moral. Ich verstehe darunter das Ideensystem eines vollkommenen Geistes, der keiner dunklen Begriffe fähig ist, der bloß erkennt, ohne zu empfinden. Du wirst einiges über diese Ideen in meinem neuen Aufsatze finden. Ist das Wesen, welches jetzt Mensch ist, bestimmt, sich mit jeder Revolution seiner Existenz jenem Ideale stufenweise zu nähern, so lässt sich behaupten, dass die Entwicklung des Gefühls für Schönheit eine Vorbereitung zu einem künftigen Zustande sei. Es gibt etwas Höheres für denkende Wesen überhaupt, nicht für den Menschen insbesondere. Ausschließendes Bestreben nach Wahrheit beschränkt den Menschen. Erkenntnis ist ihm sparsam zugemessen, fast nur so viel, als für seine niederen Bedürfnisse zureicht. Seine Sphäre zu erweitern, bleibt ihm nichts übrig als Ahnung durch Fantasie. Gefühl für Schönheit ist es, was das Chaos der Erfahrungen ordnet und zur Ergänzung der Lücken auffordert. Dies ist der Ursprung der erhabensten Systeme, aber zugleich auch der ausschweifendsten Verirrungen der Einbildungskraft. Diese zu verhüten und jene zu bewähren, ist das Geschäft der vollkommenen Kritik. Es gibt aber eine Kritik des Wahren und eine Kritik des Schönen. Die Kritik des Wahren sucht in der Erfahrung die Beläge zu den Dichtungen der Fantasie. Die Kritik des Schönen prüft das Ideal als ein Geistesprodukt unabhängig von Wahrheit, entdeckt seine Mängel und sucht seine Vollkommenheit zu erhöhen. Dieses trifft zusammen mit deiner und Wielands Idee von dem Ziele der wissenschaftlichen Kultur. Die Kritik des Schönen nämlich ist noch zurück, und sie ist es allein, die die Wissenschaft zum Kunstwerk adeln kann. Ohne sie wird durch die Kritik des Wahren die Schöpfung der Fantasie nur zerstört, und bei allem Gewinn an zuverlässiger Erkenntnis bleibt der ganze Vorrat von Erfahrungen doch immer ein unübersehbares Chaos. Das neue Glied passt also sehr gut zu dem übrigen Inhalte deines Gedichts, und nach dem, was du mir von der Anordnung des Ganzen schreibst, wird meine Erwartung immer höher gespannt. Es kann dein erstes klassisches Produkt werden. Du kannst kühn alle jetzt lebenden Dichter Deutschlands auffordern, ein Pendant dazu zu liefern. Vergiss nicht, mir über Wielands Unterredung von der Kunst zu schreiben, sowie seine Äußerungen über meine Übersetzung. 19. Februar. Gestern wurde der Carlos aufgeführt. Das Haus war sehr voll und nach dem Schlusse des Stücks wurde ungewöhnlich lange geklatscht. Wie die Vorstellung war, kannst du dir denken, da Drewitz den Carlos und Schirmer den Marquis machte, und beide waren mir doch lieber als Bröckel. Schirmer gelangen einige Stellungen, und bei der Gefangennehmung des Carlos tat sein Spiel und seine Stimme eine überraschende Wirkung. Bei Drewitz musste man Mitleid mit seinem gänzlichen Unvermögen haben. Er hatte doch ziemlich gelernt. Seine Monotonie war bloß null und er verdarb wenigstens nichts durch widrige Akzente. Aber Bröckel war oft unausstehlich. Seine Würde tat ihm gar zu gütlich, so daß er überall das Beiwort königlich einflickte. Merkt euch das, war auch eine Lieblingsredensart von ihm. Denke dir eine so unedle Gestalt wie Bröckel, die nur das Krasse, nur den Tyrannen in Philipp heraushebt und für den alle anderen Züge verloren sind. Angenehme Empfindung hat mir eigentlich nur die Koch gemacht. Sie war sehr gut angezogen, ihre Gestalt, und ihr Anstand war für ihre Rolle im Ganzen sehr passend, und in der Eifersuchtsszene mit dem König sprach sie auch ziemlich gut und nach ihrer Art mit Wärme. In anderen Stellen war ihre Kälte weniger widrig, weil man sie für Zwang ihres Standes und ihrer Lage ansehen konnte. Von der Albrecht hab ich mehr erwartet. In der Szene mit Carlos ist ihre Koketterie ohne alle Grazie. Anstatt des leichten Konversationstons deklamiert sie bald, bald schnattert sie mit unnatürlicher Heftigkeit und drängt sich überhaupt wie Hase, wenn er Eroberungen machen will. Auch war sie gar nicht vorteilhaft angezogen, bis zur Karikatur blass und weite Ärmel, die zu ihren dürren Armen sehr schlecht sich ausnahmen. Im Monolog und in der Szene mit Peres hat sie einige Sachen gut gesagt. Im vierten Akte, nach der Gefangennehmung des Carlos, spielte sie äußerst kalt, vielleicht aus Missvergnügen, weil sie nicht zu gefallen schien. Schuhwerth spielte mit Anstand, sprach aber sehr kalt. Hanke blieb der verkleidete Sänftenträger. Bei ein paar Stellen entstand beinahe ein allgemeines Gelächter, wo er nämlich sagt, alle für einen etc. bei der Verschwörung und im vierten Akte, wie Lama und nicht Alba zum Könige gerufen wird und Peres zu Alba sagt, mit uns ist es aus. Noch ein paar Schnurren. In der Eifersuchtsszene sagte Bröckel zur Königin, jetzt keine Winkelhaken, Madame, und keine Schrauben. Sein Anzug war bis zum Stutzerhaften prätensioniert. Eine Strahlenkrone von Goldlan hatte er um den Hut, und die gestickte Schärpe war an der Seite in eine sehr künstliche Schleife geknöpft und mit Perlen durchflochten. Drewitz, beliebte in der Szene mit der Eboli unter anderen zu sagen, das ist kein Strich für solche Blumen. Minna meint, Herr von König hätte vielleicht den Himmel als anstößig weggestrichen. Die Bösenberg als Page war schlecht angezogen, spielte sehr unbedeutend und sprach affektiert. Es gelang mir, wie ich wollte, mich ganz fremd zu machen und die theatralische Wirkung des Stücks unbefangen abzuwarten. Ich muß dir gestehen, dass es mir nicht schwer für dich scheint, einmal dem Carlos eine zweckmäßige Gestalt zur Aufführung zu geben, die dich befriedigen würde. Weglassen allein, wie du bisher größtenteils getan hast, ist freilich nicht hinlänglich. So ist mir gestern sehr anschaulich geworden, dass die Szene des Marquis mit dem König, wenn du den Inhalt nicht abänderst, auf keinem Theater Wirkung tun kann. Durch Abkürzung entstehen unangenehme Sprünge, wobei aller Zusammenhang und alle Wahrscheinlichkeit des Eindrucks auf den König verloren geht. Dies war gestern ganz unausstehlich, da man deine Abkürzung noch verkürzt hatte. Wie wär's, wenn du die politische Philosophie des Marquis für das Theater ganz aus der Szene herauswürfest und eine andere machtest, wo der Marquis nur so viel sagte, als nötig ist, seinen Charakter zu zeigen und den König in seiner jetzigen Stimmung zur Vertraulichkeit zu veranlassen. Das Rasche in der Gunst des Königs könnte vielleicht durch ein paar Worte gemildert werden, wodurch er diesen Schritt als ein Glücksspiel, wobei nichts zu verlieren wäre, bei sich entschuldigte. Es gibt Stellen, die auch bei der schlechtesten Vorstellung wirken müssen. Diese sind am häufigsten in den beiden letzten Akten als die Eifersuchtsszene mit der Königin, die Szenen zwischen Karl und Lerma, die Gefangennehmung Carlos, der Abschied des Marquis bei der Königin, des Marquis Tod etc. In den ersten Akten ist mehr Gespräch und die Handlung weniger rasch. Hier hängt viel vom Spiel ab. Dies ist auch der Fall bei der letzten Szene. Carlos muss schlechterdings mit möglichster Würde sich zeigen. Der Schuss versagte diesmal, und es war mir lieb. Er muß üble Wirkung tun, wenn Carlos schon Philipps Stimme gehört hat. Auf ein bloßes Geräusch wäre er natürlich. Carlos Tod, glaub ich übrigens, ist immer theatralischer als seine Übergebung an die Inquisition. Ich zweifle, ob man für das Theater durch den Großinquisitor viel gewinnen würde. Nach des Marquis Tode kann, deucht mich, das Stück nicht geschwind genug zu Ende eilen. Im ersten Akte vermisste ich ungern die Erzählung des Marquis bei der Königin, sie scheint zur Vorbereitung der Szene mit Carlos notwendig zu sein. Es versteht sich, dass ich dir jetzt so bald noch nicht zumute, dem Carlos die möglichste theatralische Vollkommenheit zu geben. Jetzt ist ein anderes vollendetes Stück die beste Antwort für dich auf jede Kritik. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du weniger fruchtbar sein wirst und wo deine früheren Produkte dich wieder mehr interessieren werden. Alsdann wird dich der Carlos gewiss vorzüglich fesseln und du wirst finden, was noch aus ihm werden kann. Doch glaub ich immer, dass er eine andere Einheit als Theaterstück und eine andere als Gedicht wird haben müssen. Minna und Dorschen grüßen, eine andere Minna hat ihrem Drange an dich zu schreiben nicht widerstehen können, wie die Beilage ausweist. Lebe wohl, dein Körner.